gefahren. Die Kalender täuschten Sommer vor. Er steht auf und schlägt es der Wäsche um sich. Stolpert, kreist, verkrampft und leid. Fleischerteilung riecht wie tote Rache. Das Gemüse sagt genau, es fesselt auf den Dauern. Ich spucke jeden Morgen einen halben Liter Blut. Sagen Sie mir, bin ich schwanger? Und wann kommt hier der nächste Zug? Die Wahrheit! Die Wahrheit!